Vom 19. bis 20. Mai fand in Shenyang, China, die Versammlung der Vorsitzenden von Nord, Süd und Ausland des Gemeinsamen Nationalen Komitees für die Verwirklichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni statt. Da wurden die Fragen für Förderung der Tätigkeiten dafür geraten, durch unsere Nation selbst so schnell wie möglich die Mauer der Spaltung niederzureißen und ein vereinigtes Vaterland zu errichten. Man besprach die praktischen Maßnahmen dazu, die drei Prinzipien für Vereinigung der Heimat aus der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli, die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober konsequent einzuhalten und zu erfüllen, dadurch die Versöhnung und Geschlossenheit zu verwirklichen, die Nord-Süd-Beziehungen zu verbessern und einen breiten Weg zur Frieden und selbstständigen Vereinigung zu bahnen. Dann beschloss man, gemeinsame Veranstaltungen der Nation und vielfältige Solidaritätsaktionen aktiv voranzutreiben. In der Versammlung wurde eine gemeinsame Mitteilung veröffentlicht. Erstens, das Gemeinsame Nationale Komitee beschloss, diesjährige gemeinsame nationale Veranstaltung zum 16. Jahrestag der Bekanntgabe der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung in Kaesong und die gemeinsame nationale Veranstaltung zum 71. Jahrestag der Befreiung der Heimat in Seoul unter Teilnahme von Parteien, Organisationen und Prominenten aller Kreise im In- und Ausland zu organisieren, um die Stimmung für Frieden und selbstständige Vereinigung des Landes und die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen zu erhöhen und gestoppte Kontakte und Gänge aller Kreise und Schichten und Solidaritätsaktionen zu beleben. Zweitens, das Komitee beschloss, dass es sich darum allseitig bemüht, das Vereinigungsfußballspiel der Arbeiter vom Norden und Süden vom 15. August, die kulturelle Veranstaltung und das Treffen der Frauenvereine, die Vereinigungsveranstaltung der Bauern, die gemeinsame Aktion der Jugendlichen für Geschichte, Kultur und Sport sowie weitere vielfältige Vereinigungstreffen des Nordens und Südens nach Regionen und Bereichen wie Religion, Bildung, Wissenschaft und Medien zustande zu bringen. Drittens. Das Komitee wird sich aktive Mühe geben, um die zunehmende militärische Gefahr auf der koreanischen Halbinsel zu beseitigen und ein dauerhaftes und solides Friedenssystem zu bauen. Das Komitee wird mit aktiven verschiedenen Tätigkeiten Japan dazu veranlassen, dass es sich für die vergangenen Sünden der japanischen Imperialisten gegen koreanische Nation, darunter den Zwangseinsatz der Koreanerinnen als Sexualsklavinnen der japanischen Armee und die Zwangsaushebung der Koreaner entschuldigt und die Opfer entschädigt und den Japan-Koreanern nationales Recht und Existenzrecht gewährleistet. Viertens. Das Komitee als eine gemeinsame Organisation der Nord-, Süd- und Auslandskoreaner für die Wiedervereinigungsbewegung, zu der alle Kreise und Schichten im In- und Ausland gehören, wird allseitige Solidarität und organisatorischen Ausbau fördern, um trotz aller Schwierigkeiten unbeugsam nationale Eintracht und Vereinigungsbewegung zu beschleunigen.